Ich nehm es, wenn du tanzt und ich nehm es, wenn du riechst. Und nach der Party rauchen wir zusammen. Hey, mein Baby ist gut drauf, denn der Club hat heute auf. Sie hat ein Bauchnabelpiercing, ihre Freundin hat das auch. Baby, was denn da? Alle Blicke auf sie, wenn sie bitte mehr Sound. Baby, was denn da? Gib mir noch ein Shot mehr und sie rastet aus. Guck, ich step in den Club, ein paar Jungs sind am Rücken. Mein Schau dir am Dancefloor vor mir am Böcken. Ja, ich nehm es, wenn du tanzt und ich nehm es, wenn du riechst. Und nach der Party rauchen wir zusammen. Also steig in mein Auto, das Cabriolet. Und dein Freund, der kann warten, du bist eh schon alle spät. Alle Blicke auf sie, denn mein Schau dir ist am Dance. Komm, ich geb dir ein aus, alles wunderbar. Pack die Flaschen auf den Tisch, es gibt kein Pardon. Du kommst hier auf unser Level, du hast keine Chance. Baby, schau uns nochmal an, wir machen Haufen Geld. Fahre Auto schnell, weil es mir gefällt. Also komm, steig ein, ich kauf dir alles, was du willst. Guck, ich baue einen Chip, in meinen Zug und ich chill. Digga, kenn ich was geht, ich bin bald Millionär. Nein, ich höre niemals auf, weil ich liebe Geld zu sehr.